Unsere Gesellschaft wird heterogener. Vielfalt ist grundsätzlich erwünscht. Die damit verbundenen Reibungen erhöhen aber nicht zwangsläufig die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft. Drei der Länder, die bei den diversen PISA-Tests am besten abgeschnitten haben, Korea, Japan und Finnland, haben eine sehr homogene Bevölkerung und dementsprechend sehr wenige Einwanderer. Ein viertes Land, das sehr gut abschneidet, Kanada, ist ein klassisches Einwanderungsland, das seine Einwanderungspolitik sehr restriktiv nach Bildungsniveau, Qualifikation und Mangelberufen am Arbeitsmarkt steuert. Die Vereinigten Staaten, das größte Einwanderungsland, schneiden bei den PISA-Tests traditionell unterdurchschnittlich ab. Beim letzten Mal lagen sie in puncto mathematische Kompetenz noch hinter dem deutschen Schlusslicht Bremen. Gleichzeitig ziehen die USA Spitzenintelligenz aus der ganzen Welt an ihre Universitäten und Forschungseinrichtungen. An der Universität Berkeley in Kalifornien setzen sich beispielsweise Absolventen fernöstlicher Herkunft mit überdurchschnittlichen Leistungen von anderen Ethnien deutlich ab. Diese eigentümliche Dichotomie ist kennzeichnend für die amerikanische Gesellschaft. Wachsende Geistesferne an der Basis und eine unangefochtene Spitzenstellung in Wissenschaft und Technik, repräsentiert von den Besten der Welt, die sich in den amerikanischen Eliteeinrichtungen versammeln. Nach Deutschland drängen die hochbegabten Inder und Chinesen leider nicht, denn hier entfällt schon einmal der Vorteil der Sprachkenntnis. Deutsch spielt als Wissenschaftssprache schon längst keine Rolle mehr. In der Regel studieren in Deutschland daher nur jene Chinesen, deren Profil für die amerikanischen Spitzenuniversitäten nicht reicht. Entscheidend ist aber etwas anderes. Die deutsche Einwanderungspolitik der letzten Jahrzehnte hat nicht die Leistungsträger fremder Völker angelockt, sondern vornehmlich Landbewohner aus eher archaischen Gesellschaften, die in ihren Heimatländern am unteren Ende der sozialen Rangskala wie auch der Bildungsskala angesiedelt sind. Betrachten wir einmal die letzten Jahrzehnte. In den 60er Jahren sind in mehreren Einwanderungswellen Italiener, Griechen, Spanier und Portugiesen nach Deutschland gekommen. Das ist längst vorbei. Diese Menschen haben sich assimiliert oder sind in ihre prosperierenden Heimatländer zurückgekehrt. Die Einwanderungswelle aus Osteuropa ist abgeebbt. Die osteuropäischen Länder leiden mittlerweile, mit drei Jahrzehnten Verspätung, unter einer ebenso großen Geburtenarmut wie Deutschland und bieten überdies ihren Landsleuten immer bessere wirtschaftliche Perspektiven. Die Integration dieser Menschen war nie ein Problem, da sie sehr sprachbegabt sind und sich um Integration bemühen, wenn sie nach Deutschland kommen, um hier zu leben. Menschen aus dem fernen Osten oder aus Indien, die den Weg nach Deutschland finden, machen sehr gute Integrationsfortschritte. Sie sind wirtschaftlich leistungsfähig, überwinden Hürden am Arbeitsmarkt schnell und ihre Kinder zählen in den Schulen zu den Besten. Die Kinder der noch in die DDR geholten vietnamesischen Vertragsarbeiter haben in Berlin höhere Abiturientenquoten und weisen bessere Schulleistungen vor als die deutschen Schüler. Asylanten und Wirtschaftsflüchtlinge, insbesondere aus Afrika, sind dagegen schlecht ausgebildet und nicht immer leicht zu integrieren. Sie reihen sich ein am unteren Ende des Arbeitsmarktes, an dem wir bereits jetzt hohe Unterbeschäftigung haben, oder gehen in die informelle Wirtschaft. Die Zuwanderer aus dem ehemaligen Jugoslawien, der Türkei und den arabischen Ländern bilden den Kern des Integrationsproblems. Es gibt keinen erkennbaren Grund, weshalb sie es schwerer haben sollten als andere Immigranten. Ihre Schwierigkeiten im Schulsystem, am Arbeitsmarkt und generell in der Gesellschaft ergeben sich aus den Gruppen selbst, nicht aus der sie umgebenden Gesellschaft. Die größte Einwanderungsgruppe stellen die Aussiedler. Bildungserfolge und Arbeitsmarktdaten zeigen, dass deren Integration bereits in der zweiten Generation sehr gut gelingt. Objektive Benachteiligungen ergeben sich für alle Immigranten infolge mangelhafter Sprachkenntnisse, mangelnder Vertrautheit mit den Gebräuchen des Gastlandes und andersartigen Aussehens. Die ersten beiden Hemmnisse zu überwinden obliegt den Immigranten selbst, wobei das Gastland Hilfe zur Selbsthilfe leisten muss. Auch das Aussehen ist kein unüberwindliches Hindernis. Inder und Vietnamesen wirken in Deutschland mindestens so fremdartig wie Türken und Araber und haben doch viel größere Erfolge in unserer Gesellschaft vorzuweisen. Ursachen für die Schwierigkeiten in der Schule, am Arbeitsmarkt und generell in der Gesellschaft müssen daher wohl auch in den Gruppen selbst gesucht werden. Sie dürften also durchaus etwas mit deren eigenem Verhalten zu tun haben. Alles in allem ist die Bevölkerung in Deutschland durch die Migration vielfältiger geworden. Die höheren Geburtenraten aller Migrantengruppen führen altersabhängig sogar zu einer starken Verschiebung der Bevölkerungsanteile. Bei den heute 65-Jährigen haben etwa 10% einen Migrationshintergrund. Bei den 40-Jährigen sind es 17%, unter den jüngeren Müttern bereits 40%. In der Bevölkerung insgesamt liegt der Anteil derjenigen, die einen Migrationshintergrund haben, bei 17%, bei den unter 15-Jährigen aber bereits bei 30%. Die Alterspyramide zur Bevölkerung in Deutschland, Schaubild 3.1, lässt deutlich erkennen, dass die Migration die quantitativen Wirkungen des Geburtenrückgangs erheblich abgemildert hat. Der Anteil der von der einheimischen Bevölkerung geborenen Kinder ist seit Mitte der 60er Jahre um 65% gesunken. Dank der Migranten hat sich die Gesamtzahl der in Deutschland Geborenen aber nur halbiert. Bleiben die Geburtenraten der Migranten über dem deutschen Durchschnitt, setzt sich auch ohne weitere Einwanderung die Verdünnung der einheimischen Bevölkerung fort. Das ist nicht weiter schlimm. Aber wenn sich dadurch das Bildungs- und Qualifikationsprofil verschlechtern sollte, würde sich das sehr nachteilig auf die deutsche Zukunftsfähigkeit auswirken. Müssen wir uns diesbezüglich Sorgen machen?